die göttliche komödie von dante die hölle sechster gesang als heimgekehrt der sinn der aus erbarmen mit jenem schwagerpaare sich verschlossen das durch betrübniß gänzlich mich verstöret sah neue martern ich um mich und neue gemarterte wie ich nun mich bewegte und wie ich wandte mich und wie ich schaute ich bin im dritten kreise nun des regens des ew'gen kalten läst'gen flucherfüllten dem nie gesetz noch eigenschaft sich wandelt unreines wasser schnee und schwerer hagel ergießt sich durch der lüfte finsternisse und stank entsteigt der erde die es aufnimmt das untier cerberus seltsam und wütig bellt aus drei kehlen nach der art der hunde die menge an die überschwemmt hier lieget rot sind die augen schwarz der bart und triefend der bauch geräumig und beklaut die pfoten womit's die geister krallt zerfleischt und vierteilt sie heulen hunden gleich ob solchen regens mit einer seite schirmen sie die andre oft wenden sich die armen gottvergeßnen als cerberus uns ward der große lindwurm riß er die mäuler auf und wies die hauer kein glied hat er am leibe das er stillhielt doch seine spannen streckte aus mein führer erfaßte erd und mit vollen fäusten warf er hinein sie in die gier'gen schlünde gleich einem hunde welcher bellend fordert und sich beruhigt da den fraß er beißet und jetzt bloß aufs verzehren sinnt und strebet dem ähnlich machten's die unflät'gen schnauzen des dämons cerberus der so die geister durchdröhnet daß sie taub zu werden wünschten wir schritten ob den schatten die des regens gewicht herabdrückt unsre sohlen setzend auf ihre nichtigkeit die menschen gleichet sie lagen all am boden bis auf einen der sich behend aufrichtete zum sitzen als er uns sah bei sich vorüber wandeln o du der durch dies höllenloch geführt wird erkenne mich wenn du's vermagst sprach jener du tratest in die welt eh ich heraustrat und ich zu ihm die qualen die du leidest entziehn vielleicht dich mir aus dem gedächtnis so daß es scheint nie hab ich dich gesehen doch sage mir wer bist du der an solchen schmerzvollen ort zu solcher pein gesandt ward wenn andre größer ist mißfälger keine und er zu mir drauf deine stadt die voll ist von neid so daß der topf schon überfließet umschloß mich dort in jenem heitern leben ihr bürger gabt mir einst den namen ob der verderbenreichen schuld der kehle schlägt wie du siehst mich nieder hier der regen nicht bin ich hier die einz'ge sünderseele denn alle diese leiden gleiche strafe ob gleicher schuld mit diesem wort verstummt er und ich versetzte ciacco dies dein leiden drückt mich so sehr daß drob ich weinen möchte doch sprich weißt du es anders wohin kommt es wohl mit den bürgern der entzweiten stadt noch ist einer drin gerecht und sag die ursach warum so große zwietracht sie befallen und jener drauf zu mir nach langem streite kommt es zum blut und die partei der neuern vertreibt die anderen mit vielem schimpfe doch kurz darauf noch innerhalb drei sonnen muß jene fallen und die andre siegen durch dessen übermacht der fern schon lauert hoch wird sie lange zeit die stirne tragen die andre schwer belastet niederhalten wie sie darob auch wein und sich erbose zwei sind gerecht doch will man sie nicht hören stolz neid und habsucht das sind die drei funken woran der bürger herzen sich entzündet hier endet er die trauerreichen töne und ich zu ihm wohl möcht ich daß du weiter belehrtest mich mir mehr der worte gönnend tegiaccio farinata die so würdig auch jakob rusticucci heinrich mosca und andre die den sinn aufs rechttun wandten sag wo sie sind und laß mich sie erkennen denn großer wunsch ergreift mich zu erfahren ob himmelswonn ob höllengift ihr teil ist und jener drauf die sind bei schwarzern seelen verschiedne schuld drückt nieder sie zu boden du schaust sie wenn so weit hinab du steigest eins bitt ich wenn zur süßen welt du kehrest so rufe mich den freunden ins gedächtnis mehr sag ich nicht und mehr geb ich nicht antwort die geraden augen wandt er drauf zum schielen blickt mich ein wenig an beugte das haupt dann häuptlings hinsinkend gleich den andern blinden und zu mir sprach der führer der erwacht nicht eh der drommetenruf des engels schallet bei ihres widersachers machterscheinung sein traurig grab wird jeder wiederfinden sein fleisch dann und sein äußres wiedernehmen und hören was in ewigkeit ihm nachhallt so gingen langsam schreitend durch das schnöde gemisch der schatten hin wir und des regens vom künft'gen Leben einiges berührend. Drum sprach ich, Meister, jene Martern werden sie nach dem großen Urteilsspruch wohl wachsen, abnehmen oder gleich an Schärfe bleiben? und er zu mir: Kehr heim zu deiner lehre, die will, daß je vollkommener ein wesen es freud und schmerzen um so mehr empfinde. Wiewohl nun dies verfluchte volk zu wahrer vollkommenheit nie reift, ist es bestimmt doch, mehr als vorher es war, nachher zu werden. Wir wandten uns im Kreis, auf diesem Wege weit mehr besprechend, als ich wieder sage, und kamen zu dem Punkt, wo man herabsteigt. Hier trafen Plutus wir, den großen Feind, an. Ende von sechster Gesang.